Surat Hud, Sura Nummer 11. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Alif Lam Ra. Dies ist ein Buch, dessen Zeichen eindeutig festgefügt und hierauf ausführlich dargelegt sind von Seiten eines Allweisen und Allkundigen. Ihr sollt nur Allah dienen. Gewiss, ich bin euch von ihm aus ein Warner und Frohbote. Und bittet euren Herrn um Vergebung. Hierauf wendet euch ihm in Reue zu. So wird er euch einen schönen Niesbrauch auf eine festgesetzte Zeit gewähren, und er wird jedem, der voll Huld ist, seine Huld gewähren. Wenn sie sich jedoch abkehren, so sag, gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines schweren Tages. Zu Allah ist eure Rückkehr, und er hat zu allem die Macht. Sicherlich, sie krümmen ihre Brüste zusammen, um sich vor ihm zu verbergen. Sicherlich, wenn sie sich auch mit ihren Gewändern überdecken, er weiß doch, was sie geheim halten und was sie offenlegen. Gewiss, er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid.